haben wir uns für heute vorgenommen, einmal das Weltbild des Feminismus zu würdigen. Wie jeder weiß, behaupten Frauenbewegte oder Feministen, sie hätten ein Prinzip entdeckt, das in der Welt herrscht. Und dieses Prinzip heißt Unterdrückung der Frau. Solche Feministen wissen als Erscheinungsformen dieses Prinzips unendlich vieles aufzuzählen. Zum Beispiel, Frauen werden vergewaltigt. Zum Beispiel, Frauenarbeit ist schlechter bezahlt als Männerarbeit. Im Islam gibt es einen Schleierzwang. Im Mittelalter gab es Hexenverbrennung. In der Werbung, so sagen Feministen, wird die Frau als Lustobjekt missbraucht. Da meinen sie Nacktfotos auf Titelseiten und ähnliche Späße. Auch in der deutschen Sprache wollen sie Unterdrückung der Frau entdeckt haben. Jeder kennt das Theater um das kleine Wörtchen Mahn mit einem N, wo man immer hinterher Frau dazuschreiben muss, wenn man sich nicht gleich als Frauenfeind entlarvt haben will. Unter all die genannten Phänomene ziehen Frauenbewegte einen Strich, machen ein Summenzeichen und sagen, all das ist Unterdrückung der Frau. Diese Zusammenfassung der genannten Phänomene, zum Teil auch erfundene Phänomene, darauf komme ich später noch zurück, halte ich für ziemlich verkehrt. Wer nämlich diesen Summenstrich macht, der will nicht wissen, welches Interesse einer Frau, in welchem Verhältnis, also zum Beispiel am Arbeitsplatz, aus welchem Grund geschädigt, unterdrückt wird. Der will, so behaupte ich, also auch nicht wissen, wie man diesem Schaden abhelfen kann. Denn sonst müsste er sich ja darum kümmern, was ist der Grund der Schädigung, wie kann man dem also zu Leibe rücken. Wer diesen Summenstrich macht, überall hier werden Frauen unterdrückt, der will nur noch festgehalten haben, dass hier Frauen geschädigt werden. Dass hier Frauen in einem Interesse eingeschränkt werden. Mit dieser verkehrten Abstraktion ist eine Behauptung in die Welt gesetzt. Nämlich, dass es in all den Verhältnissen vom Schleierzwang im Islam bis zum Frauenarbeitsplatz bei Daimler-Benz um genau dasselbe geht. Es ist behauptet, es herrscht der Zweck, Frauen zu unterdrücken. Das ist bei Lichte betrachtet eine Erklärung, die sich im Kreise dreht. Weil gesagt wird, hier überall werden Frauen unterdrückt, weil es um Frauenunterdrückung geht. Da wird also das zu erklärende Phänomen als seine eigene Erklärung ausgegeben. Zweitens ist damit ein Zweck behauptet, den es sowieso nicht gibt. Unterdrücken behauptet nämlich allemal das Verhältnis eines Willens zu einem anderen Willen. Ein Verhältnis der Gestalt, dass der eine Wille den anderen knebelt, weil er offenbar Interessen vorhat, die mit dem Willen des anderen nicht vereinbar sind, an dem Interessen durchsetzen will, die dem anderen schaden. Unterdrücken ist also ein Mittel und sowieso kein Zweck. Die Argumentation lebt von einem Trick. Der Trick lautet, weil in all den genannten Verhältnissen Frauen als Geschädigte vorkommen, weil also eine schädigende Wirkung auf sie existiert, sei die schädliche Wirkung auch schon der ganze Zweck der Angelegenheit. Mit demselben Recht könnte man sagen, ein Taschendieb beklaut eine Oma. Nicht, weil er die Geldbörse haben will. Denn es wurde ja eine Oma geschädigt, womit bewiesen wäre, dass dieser Mensch dem inneren Drang zum Schädigen von Omas folgt. Also dem wäre ein Opa genauso recht gewesen. Mein Fazit zu dem ersten Punkt heißt, wer unter die zitierten Phänomene den Strich zieht, hier geht es um Frauenunterdrückung, der will nicht wissen, welches Interesse da warum geschädigt wird. Der hat auch sein Urteil Frauenunterdrückung gar nicht aus den genannten Phänomenen abgeleitet. Der hat sich ja um deren Inhalt gerade nicht geschert bei seiner Diagnose, sondern umgekehrt. Diese Feministen gehen offenbar mit dem Vorurteil an die Welt heran, dass überall der Zweck Unterdrückung von Frau herrscht. Und jetzt gestalten sie ihre Theorien aus mit tausendfachem Belegmaterial. Und da ist ihnen jedes Belegmaterial gleich recht. Ja, es geht sogar so weit, dass sich dieses Vorurteil sein eigenes Belegmaterial zuallererst erfindet. Um das zu beweisen, möchte ich mal auf die Behauptung von Feministen zu sprechen kommen, die deutsche Sprache sei eine Männersprache. Also von vorn bis hinten daraufhin durchkonstruiert, Frauen zu beleidigen. Ich will nicht bestreiten, dass es das Phänomen gibt, dass man eine Sache mit einer Bezeichnung belegt, wo von vornherein ein abwertendes Urteil mit ausgedrückt sein soll. Also wenn man zu einem Neger Nigger sagt, dann ist allgemein durchgesetzt, dass diese Bezeichnung mehr sagen will als ein Mensch schwarzer Hautfarbe. Da soll gleichzeitig mitgesagt sein und insofern eine minderwertige Sorte Mensch. Da ist quasi in dem Wort ein Urteil über diesen Menschenschlag geronnen. Also sowas gibt's. Das Unangenehme an solchen Sprüchen wie Nigger ist übrigens, dass wer so urteilt, sich das Recht zu einer entsprechenden praktischen Behandlung zugesprochen hat. Also mindere Sorte Menschen kann man auch so behandeln eben. Was allerdings bei solchen abwertenden Bezeichnungen vorausgesetzt ist, ist, dass der abwertende Inhalt allgemein bekannt ist. Dass es also zur Konvention geworden ist, dass man mit Nigger eben mehr meint als Mensch schwarzer Hautfarbe. Nur dann kann man sich dieses Wortes bedienen, um ein abwertendes Urteil zum Ausdruck zu bringen. Wenn das allgemein durchgesetzt ist, das hat eben diese abwertende Bedeutung. So viel vorweg. Frauenwissenschaftler behaupten nun, die deutsche Sprache sei voll von solchen rassistischen Verurteilungen der Frau, wie eben Nigger eine ist. Ich will mal ein paar Beispiele dafür bieten, was sie sich da so als Belegmaterial ausgesucht haben. Jeder kennt das Wörtchen dämlich, will sagen irgendwie ziemlich doof. Frauenwissenschaftler behaupten, dämlich wolle eine Verbindung von doof und Dame herstellen, stamme nämlich von Dame ab und wolle insofern die Gleichung ventilieren, Damen sind doof. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel. Das besagte Wörtchen Mahn. Die Behauptung heißt, Mahn, also das mit einem N, das unbestimmte Pronomen oder wie das Gerät heißt, stammt von Mann mit Doppel-N ab. Wenn man also sagt, man tue dies und jenes, dann soll man angeblich automatisch Frauen ausgegrenzt haben. Mein erster Einwand gegen diese beiden Behauptungen, oder das ist eigentlich dieselbe am unterschiedlichen Material, wenn das stimmen würde, dass das kleine Wörtchen Mann benutzt wird, um Frauen auszugrenzen, wenn das stimmen würde, dass dämlich benutzt wird, um die Gleichung Damen sind doof in die Welt zu setzen, dann bräuchte es keine Wissenschaftler, die das enthüllen. Dann wüsste es doch jeder. Oder anders gesagt, wenn die normale Menschheit gar nicht weiß, dass dämlich von Dame kommt und überhaupt einer erst ihnen das erzählen muss, dann können sie auch beim Aussprechen des Wörtchens dämlich unmöglich die Verbindung damit dämlich gemeint haben. Zweitens, die sprachgeschichtliche Abstammung, die da behauptet wird. Dämlich kommt von Damen, Kleinmann kommt von Mann, ist erstunken und erlogen. Man lese in einem entsprechenden Wörterbuch, ich habe mir das vom den Duden da geholt, etymologisches Wörterbuch, nach, und da erfährt man über das Wort dämlich, dass es herkunftsmäßig mit dem Wort Dame nicht die Bohne zu tun hat. Dame kommt nämlich, ist ein Lehnwort aus dem Französischen, von Dame, und bedeutet Herrin. Dämlich kommt von Niederdeutsch dämelen. Und das heißt nicht recht bei Trost sein. Welches niederdeutsche Wort dämelen wiederum vom lateinischen Wort temetum abstammt. Und das heißt berauschendes Getränk. Also es hat mit Dame nicht die Bohne zu tun. Zweites Beispiel Mahn. Nur damit ihr das mal denen präsentieren könnt, wie doof die Ableitung ist. Also das Wort Mahn kommt vom indogermanischen Wort Manu, welches der Mensch heißt. Und irgendwie von einem Wort abgeleitet ist, welches wiederum der Denkende heißt. In dem kleinen Wörtchen Mahn ist der geschlechtsneutrale Charakter dieses Manu, Mensch, überhaupt nicht die weibliche Sorte, die männliche Sorte Mensch, sondern Menschen eben überhaupt noch erhalten geblieben, während das Wörtchen Mann mit Doppel-N diesen geschlechtsneutralen Charakter verloren hat und eben in neuerer Zeit nur noch den männlichen Teil der Sorte Mensch bezeichnet. Also nichts da von wegen, wenn man Mann sagt, hätte man eine Bezeichnung benutzt, die schon herkunftsmäßig das Weib aus der Gattung Mensch ausgrenzt oder sowas. Damit der Schweinkram auch nicht zu kurz kommt, den mögen die Feministen ja besonders gern, sage ich noch ein drittes Beispiel. Das Wörtchen Mitglied. Mitglied. Muss, so habe ich vom Frauenaster der Uni Regensburg erfahren, durch das Wort Mitglied, abgeleitet von Klitoris, ersetzt werden, da sonst behauptet wird, dass Weiber einer Gemeinschaft nicht fähig sind. Das ist auch ein völliger Schmarrn, ja? Das Wörtchen Mitglied hat mit dem besagten Glied überhaupt nichts zu tun. Das kommt wiederum von einem Wort, aus dem sich auch Gliedmaßen ableitet und bezeichnet ursprünglich eben nicht das besagte Glied, sondern Arme und Beine. Soweit die Abteilung. Das Vorurteil, es geht überall um Frauenunterdrückung, beruft sich nicht nur auf existierende Verhältnisse, wo wirklich Frauen zu Schaden kommen, sondern das strickt sich die Welt richtig gehend nach dem eigenen Vorurteil zurecht. Wo der Frauendiskriminierungscharakter nicht drin ist, da wird er eben reingepresst. An dem Theater mit der Sprache. Das ist mein nächster Punkt. Lässt sich ermitteln, was Frauen eigentlich meinen, wenn sie Unterdrückung sagen, also frauenbewegte Frauen. Wie kriegt man es eigentlich hin, in der schlechter Bezahlung einer Frau am Arbeitsplatz und in dem Wörtchen Mahn ungefähr dasselbe zu entdecken? Das geht so. Unterdrückt behaupten die Frauen, wird in beiden Fällen das Recht der Frau auf Anerkennung. Nur dann hat das Wörtchen Mahn überhaupt was mit dem Geldbeutel der Frau am Daimlerband zu tun, wenn man den Gesichtspunkt anlegt. Lohn interessiert nicht als, was kann man sich davon kaufen, wie hoch ist der bei den Frauen, sondern er ist niedriger als bei den Männern. Jetzt kommt der Lohn daher als quasi Indikator für unterlassene Wertschätzung, mindere Wertschätzung. Unter dem Gesichtspunkt hat der Lohn dann auch was mit dem Wörtchen Mahn zu tun. Also das behaupten die Frauen, das wäre Unterdrückung. Dass man ihnen allenthalben die Anerkennung als Frau versagt, die Wertschätzung als Frau. Dazu möchte ich zwei Punkte sagen. Erstens, ich finde das Ziel Anerkennung kassieren schon verkehrt. Zweitens, erst recht absurd finde ich es, dafür Anerkennung kassieren zu wollen, dass man eine Frau ist. Zum ersten Punkt. Was ist davon zu halten, wenn jemand für ein Vorhaben, das er sich ihm vorgenommen hat, Anerkennung bei anderen haben will? Ich behaupte, da gibt es keinen vernünftigen Grund für. Denn entweder ist er von der Meinung der anderen in der Realisierung seines Vorhabens sowieso nicht abhängig. Dann ist die Anerkennung überflüssig wie ein Kropf. Wenn er aber bei der Durchsetzung seines Vorhabens, seines Ziels, davon abhängig ist, dass andere Leute dieses Ziel auch richtig finden, also von denen abhängig ist und von deren Auffassung, dann ist Anerkennung kriegen wollen das Verkehrteste von der Welt. Da würde nur daraus folgen, dass man die anderen davon überzeugt, dass das Ziel richtig ist, damit sie es zu ihrem machen. Dann brauchen sie es aber nicht mehr anerkennen, wenn sie es selber haben. Anerkennung unterstellt was ganz Komisches. Dass man von anderen Leuten ein "Ja, bitteschön, Hut ab" für ein Vorhaben bekommen möchte, bei denen man ganz selbstverständlich unterstellt, dass die dieses Ziel gar nicht teilen. Ja, dann nutzen sie einem aber auch in der Verfolgung dieses Ziels kein bisschen. So, jetzt behaupte ich, der Anerkennungswahn der Frauenbewegten geht noch einen Schritt weiter. Die wollen gar nicht, das was ich schon für verkehrt halten würde, Anerkennung für ein Ziel, das sie nun mal so haben, kassieren. Sondern die haben Anerkennung selber zum Ziel. Und das ist was sehr Verrücktes. Wenn man das ernst macht, ich will in der Welt mich so aufführen, dass ich dafür Anerkennung kassiere. Also ich zum Beispiel dürfte hier meine Rede heute nicht halten. Weil zum Einkassieren von Anerkennung bei Feministen ist sie wahrscheinlich nicht besonders geeignet. Also müsste ich sie mir abschminken. Mit dem Ziel Anerkennung bekommen, hat man sich allen Ernstes darauf verpflichtet, seine Vorhaben nicht davon abhängig zu machen, dass man sie geprüft hat und für richtig befunden, sondern wie sie bei anderen wirken. Damit hat man sich auf einen sehr prinzipiellen Opportunismus verpflichtet. Der heißt nämlich, ich will immer den Maßstäben genügen, die bei anderen so in der Welt Geltung besitzen. Ganz egal, was von diesen Maßstäben zu halten ist. Ich behaupte also, und das werde ich auch hinterher noch beweisen, dass Frauen, die auf Anerkennung aus sind, also auf Anerkennung als Frau, dass die sich dann auch als Leute präsentieren, die von der geltenden Moral nur so strotzen. Die präsentieren sich als tolle Hechte, gemessen an all dem eben, was hierzulande so moralisch hochwertig ist. Und da sind sie sehr radikal in der Frage, die Feministen. Aber da komme ich noch drauf zurück. Mein zweiter Punkt war, als Frauen wollen sie anerkannt sein. In ihrer Eigenschaft eine Frau zu sein. Das ist sehr komisch, weil Frau oder Nicht-Frau, das hat man einzig und allein der Laune der Natur zu verdanken. Da kann man nichts zu, genauso wenig wie für die blonden Haare oder die krumme Nase. Für eine Eigenschaft aber, die einem qua Zufall der Natur zugefallen ist, kann man doch nicht Anerkennung verlangen. Da wird ja glatt so getan, als ob die natürliche Eigenschaft eine eigene Leistung sei. Also auf die eigene Natur stolz sein zu wollen und von anderen das Recht dazu zugesprochen kriegen wollen. Ja, du kannst stolz auf dich sein, weil du eine Frau bist. Das ist absurd. Das ist absurd, das heißt nicht, dass es nicht gemacht würde. Vielleicht kennt manch einer von euch das im Seminar. Da treten Frauen allen Ernstes auf mit der Einleitung, haben irgendwas zu vermelden. Ich als Frau finde. Das ist schon ziemlich frech. Weil da wird nämlich gesagt, ganz egal, was ich jetzt finde, ganz unabhängig davon, ob du das richtig findest oder nicht, insofern ich es als Frau gesagt habe, Hut ab. Es wird einem also verboten, überhaupt noch zu prüfen, was Frau von sich gibt, weil es Frau ist, die es von sich gibt. Der Standpunkt ernst genommen heißt übrigens, dass man der Thatcher den Falklandkrieg deswegen nicht vorwerfen darf, weil sie eine Frau ist. Also muss man sich mal überlegen. Mein nächster Punkt heißt, wie kommen sie eigentlich auf den Mann, die Frauen? Und was haben sie an ihm auszusetzen? Die Ableitung des Manns als Schuldigen für die Unterdrückung der Frau ist nach dem bisher Gesagten ziemlich einfach. Erstens, die Frauen haben ja mit ihrer Theorie, überall herrscht Unterdrückung der Frau, jeden wirklichen Grund für die Schädigung einer Frau in der Lohnarbeit oder sonst wo, zu Hause, in der Familie, gestrichen. Unterdrückung pur sollte es sein, egal wozu. Jetzt können Sie sich blöd fragen, ja, woher kommt denn das? Ja, woher kommt denn das? Warum gibt es nur diese Unterdrückung der Frau? Und genau die Antwort aus der Tasche ziehen, die sie schon drin hatten. die Antwort ist wieder eine schöne Tautologie. Unterdrückung der Frau gibt es, weil es eine Sorte Mensch gibt, die zur Unterdrückung der Frau natürlicherweise neigt. Behauptet ist damit also ein Wille zur Frauenunterdrückung, der so natürlich angewachsen ist wie der Schwanz. Dass nur Männer als Träger dieses frauenfeindlichen Naturwillens in Frage kommen, erklärt sich auch leicht. Ja, die Frauen können es nicht sein. Also muss es wohl das andere Geschlecht gewesen sein. Eine absurde Behauptung. Aus der bloßen Tatsache, dass der Mann mit einer anders gearteten Natur ausgestattet ist, soll folgen, dass sich diese Natur feindlich gegen die Frauen stellt. Mit demselben Recht könnte man sagen, schwarze Haare sind anders als blonde, also bringen alle Schwarzen die Blonden um. Weil es wird sich ja auf gar nichts anderes berufen, als diesen eben kleinen Unterschied. Übrigens, wenn man behauptet, dass Männer qua Natur zur Frauenunterdrückung neigen, dann soll man die Kritik daran bleiben lassen. Weil wenn es ihnen wie Natur angewachsen ist, wenn es also gar nicht in ihren freien Entschluss fällt, diesen Willen zu haben oder abzulegen, dann kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen. Es widerspricht sich. Man kann sich nicht über die Frauenunterdrückung durch Männer beschweren und gleichzeitig sagen, die Männer sind nun mal so. Wie wird es ausgemalt? Leute männlichen Geschlechts haben eine frauenfeindliche Natur. Da erzählen Frauen einem was vom männlichen Prinzip. Da fallen folgende Sachen drunter. Ich nenne ein paar Beispiele. Es ist typisch männlich, dass die Natur beherrscht wird. Das ist typisch Mann, die Natur zum Objekt machen. Zweitens, Wissenschaft, typisch männlich. Hier wird ja der Gegenstand, den man sich beguckt, zum Erkenntnisobjekt degradiert. Drittens, Vergewaltigung. Typisch männlich, die Frau als Lustobjekt, na klar, das machen die, die überhaupt sowieso immer alles zu ihrem Objekt machen. Was hier als Natur des Mannes daherkommt, hat mit Natur, mit dem Naturunterschied in der Physiologie nichts zu tun. Es wird ja gar nicht ein Naturunterschied genannt, sondern es werden Zwecke genannt, Ziele, von denen man behauptet, sie seien typisch männlich. Wenn übrigens versucht wird, diese Ziele aus der männlichen Natur abzuleiten, dann kommen Absurditäten höchsten Grades zustande. Das geht dann ungefähr so. Der Schwanz ist die Inkarnation von Vergewaltigung, wäre er sonst so lang. Eine saublöde Logik, weil man mit diesem Instrument, sag ich mal, aufgrund seiner Beschaffenheit auch Weiber vergewaltigen kann. Soll es selbstverständlich sein, quasi natürlich, dass man es auch muss, tut. Ja, dann kann man auch sagen, weil man mit der Hand einen totschlagen kann, sind alle Die Hände haben geborene Totschläger. Jetzt möchte ich mal auf den Inhalt dessen eingehen, was hier als männliches Prinzip und männliche Natur eigentlich präsentiert wird. Naturbeherrschung, Wissenschaft, Verhältnis Mann-Frau. Im Prinzip wird über alle drei Verhältnisse genau dasselbe behauptet. Hier liegt männliche Gewalttätigkeit, Unterdrückungsnatur darin vor, dass ein Zweck verwirklicht wird. Dass sich Mann die Welt zum Objekt eines Interesses macht, eines Ziels. Dass er die Natur beherrschen will und so weiter. Zweckdenken. Das soll also ziemlich das typisch Männliche sein. Erstens mal ist es überhaupt nicht männlich. Das sind diese Feministen der beste Gegenbeweis. Die wollen doch die Anerkennung des weiblichen Geschlechts erreichen. Ist es etwa kein Zweck? Zweitens, das Zweckesetzen von der männlichen Natur kommen soll, ist ein Widerspruch in sich. Weil er wird ja gerade das Spezielle, was nicht nur den Mann von der Natur abgrenzt, unterscheidet, nämlich dass er sich frei zu ihr verhält und an ihr freigesetzte, freigewählte Zwecke verwirklicht. Also gerade das den Menschen gegenüber der Natur Auszeichnende wird wie Natur behandelt, als Natur behauptet. Jetzt zu der Gleichung, wer Zwecke setzt, sich die Welt zum Objekt seiner Zwecke, zum Material, an dem er sie verwirklichen will, macht, der übt Gewalt aus. An der Gleichung stimmt nichts. So sehr sie auch an der Universität, auch in anderen Zusammenhängen durchgesetzt ist. Gewalt ausüben. Das geht überhaupt nur, wenn man ein Objekt, also ein Gegenüber vor sich hat, das über einen eigenen Willen verfügt, sodass man ihn auch überhaupt knebeln kann. Gewalt gegen Natur, gegen diese Sorte Objekt, ist also von vornherein unmöglich. Weil wo kein Zweck ist, kann man auch keinen unterdrücken. Dem Spiegelei ist es eben egal, ob es gerührt oder gespiegelt wird. Also wo soll die Unterdrückung herkommen? Zweitens, unter Menschen, also unter Leuten, die mit Willen und Zwecken begabt sind. Da kommt es noch sehr drauf an, welchen Zweck man hat. Mit der Tatsache, dass man einen hat, ist überhaupt noch nichts gesagt, ob da Gewalt im Spiel ist oder nicht. Dass die Frauenbewegten übrigens diese Gleichung behaupten, führt zu Gemeinheiten. Die machen die Gleichung, wer Zwecke hat, der übt Gewalt aus. Deswegen können die eine Vergewaltigung von einem Liebesleben nicht unterscheiden. Die behaupten allen Ernstes, im Prinzip sei es dasselbe, weil die Frau ein Lustobjekt ist. Ja, wo soll denn da eigentlich die Gewalt sein, wenn die Frau das Lustobjekt des Mannes und umgekehrt ist und beiden gefällt? Zur Wissenschaft. Wissenschaft ist auch so ein Zweck, der die Eigenart hat, dass er der Gewalt gar nicht fähig ist. Man kann zwar, wenn man Wissenschaft treibt, viel falsches Zeug über die Sachen erzählen, über die man spricht und urteilt. Aber ihnen Gewalt antun kann man qua Wissenschaft überhaupt nicht, weil man eben bloß über sie denkt. Und Denken ist eben nicht praktischer Eingriff in irgendwas. Und im Übrigen, wenn die Weiber schon glauben, dass Theorie treiben, sich eine Sache zum Erkenntnisobjekt machen und es rauskriegen wollen, was damit los ist, dass das Gewalt sei, dann sollen sie es lassen. Dann gilt die Behauptung auch für sie, die sie immer zu Frau und Mann als Forschungsobjekt degradieren. Mein nächster Punkt heißt, was erzählen Sie denn über die Frau? Die bessere Hälfte der Menschengattung. Ja, die Frau ist konstruiert als exakt das Gegenbild zum Mann. Oder umgekehrt. Der Mann als Gegenbild zu dem, was sie so als lauter Vorzüge der Frau im Kopf haben. Frauen sind hingebungsvoll, statt das Objekt immer mit Forderungen zu vergewaltigen. Frauen neigen zur Einheit mit der Natur, statt zur Naturbeherrschung. Frauen neigen zu Harmonie, während Männer immer Gegensätze aufreißen. Frauen machen in Gefühl und Männer in Verstand. Das erzählen die einem so. Ich möchte mal zu zwei Punkten was sagen. Den dritten spare ich mir auf, weil sonst wird es zu lang. Frauen stehen für Harmonie. Harmonie mit der Welt ist ein ganz blödes Ziel. Was behauptet Harmonie? Harmonie behauptet, ich befinde mich in höchst zufriedenstellender Übereinstimmung mit meiner Umwelt. Das als Ziel ist ein Hammer. Man kann sich auf den Standpunkt stellen. Man hat alle möglichen Ziele, die täte man gern verwirklichen. Dann befindet man sich in Übereinstimmung mit der Umwelt, insofern nämlich, als die gemacht hat, was sie sollte. Dann ist man zufrieden, man hat sein Ziel erreicht. Das ist mit dem Bedürfnis nach Harmonie ausgeschlossen. Weil wenn einer ein Ziel an die Welt heranträgt, so die Logik, dann ist ja noch die Frage, ob die Welt dieses Ziel verwirklichen will. Da müsste man ja glatt einen Gegensatz zur Welt aufmachen, wenn sie nicht will. Ich will also sagen, das Bedürfnis nach Harmonie, der Beschluss, ich bin einer, der sich in Harmonie mit der Welt befindet, ist eine einzige Polemik gegen eigene Ziele. Das ist, wenn man das praktisch ernst nimmt, der Standpunkt, am besten man will nichts, dann kann man auch nie irgendwo anecken. Einheit mit der Natur. Dafür bringe ich nachher ein Beispiel, dann wird der unverschämte Inhalt dieses Ideals klar. Wie ist die Natur der Frau beschaffen, die hier als Gegenbild aufgemacht wird? Summa summarum heißt die Natur. Nicht fordern, sondern hingeben und solche Späße. Frauen zeichnen sich durch Zweckfreiheit aus, dadurch, dass sie die Welt nicht mit Zwecken belatschern und vergewaltigen. Männer dagegen tun eben dies. Übrigens, wenn das die Frauennatur wäre, dann könnte sie nie und nimmer im Gegensatz zum Mann geraten. Wenn das allen Ernstes die Frauennatur wäre, nicht selber wollen, sondern sich hingeben, ja, da passt doch ein Vorderer gut dazu. Sonst wüssten sie doch gar nicht, wo sie sich hingeben sollen. will sagen, das Bild von Frau, das hier aufgemacht wird, ist eine so totale Dienstnatur, dass dieser Frau überhaupt niemand mehr in die Quere kommen kann. Ja, wenn ihre ganze Bestimmung darin besteht, dass sie für sich nichts will, nicht immer Anforderungen an die Welt ranträgt, wie der böse Mann. Diese Moralsoße ist übrigens uralt. Neu ist eigentlich bloß, neu in Anführungszeichen, dass die Frauen von sich behaupten, sie wären natürlicherweise der exklusive Repräsentant dieser Moral. Sich bescheiden, nicht immer mit Zwecken auf die Welt losgehen, geben statt nehmen und diese Späße. Habe ich ja schon im Religionsunterricht gelernt. Von dieser Moral aber behaupten die Weiber, dass sie in ihrer Natur verankert liege. Und das soll gerade sie so besonders auszeichnen. Also machen sie sich ans Werk und beweisen, dass ihre Natur zum Geben statt zum Nehmen drängt. Zur Einheit mit der Natur statt zur Vergewaltigung derselben. Und was fällt Ihnen ein? Ja, Frauen spenden Leben. Schon sind sie beim Kinderkriegen. Frauen spenden Leben, also sind sie Geber und nicht Nehmer wie die bösen Männer. Da wird behauptet, aus dem Vermögen der Frau, aus dem natürlichen Vermögen, ein Kind in die Welt zu setzen, täte sich erstens ganz natürlicherweise ergeben, dass Frau das auch will, und zweitens täte sich ganz natürlicherweise ergeben, dass sie das nicht aus Eigennutz will, also etwa weil sie an einem Kind Spaß hat. Nein, sie will es, weil Geben ihr Ziel ist. Nicht was für sich wollen, sondern Spendernatur. Diese Ideologie, unsere vorzügliche Moralnatur als Frau, die lässt sich schon an der Natur beweisen. Und will als Verhältnis der Frau zu ihrer Natur praktiziert sein, treibt ziemlich reaktionäre Blüten. Das Kinderkriegen habe ich schon abgehandelt. Dazu sage ich später noch was. Die bringen es allen Ernstes fertig zu sagen, wenn Frau so ist, also nicht Natur beherrscht, dann darf Frau auch ihre Menstruationsbeschwerden nicht wegbehandeln. Die sind nämlich ein Stück ihrer Natur. Habe ich nicht erfunden, ja. Wie gesagt, der Schweinkram kommt alles nicht von mir. Noch einmal zur Dummheit. Wenn man schon sagt, Frau sei natürlicherweise so jemand, dass er das Kinderkriegen als Natur auslebt und auch ansonsten noch alle möglichen Unappetitlichkeiten, dann soll man es wenigstens nicht als Forderung erheben. Weil wenn es schon Natur ist, dann muss es ja sowieso jeder gut finden, der Frau ist, oder? Jetzt will ich zum Schluss noch zu dem politischen Gehalt dieses ziemlich dummen Weltbildes kommen. Was haben Sie denn jetzt eigentlich über Frau gesagt? Ich habe nur Geißler-Sprüche gelesen. Frau ist qua Natur zum Gebären bestimmt. Frau ist anschmiegsam und weich. Egoismus liegt ihr nicht. Woher kommen denn die ganzen Sprüche? dass Herrscher sowas in die Welt setzen. Das ist kein Wunder. Damit stellen sie sich auf den Standpunkt, weil wir von euch Kinder für die Nation haben wollen, dichten wir euch das als eure Natur an und erheben damit den Anspruch, unserem Verlangen habt ihr so selbstverständlich nachzukommen, als sei es eure Natur. Weil wir wissen, dass eine Familie hochpäppeln Opfer kostet, dichten wir euch Weibern das gleich als eure Natur an, dass ihr zum Nehmen sowieso nicht geboren seid, sondern immer nur zum Geben. Dass Weiber das auch noch nachplappern, ist schon ziemlich bodenlos. Fragt sich eigentlich bloß noch, wie die Abteilung Feminismus in den Ruch der Opposition gelangt ist. Wie haben es die hingekriegt, als was Oppositionelles zu gelten? Ja, eine Differenz zur großen Politik gibt es schon. Um die streiten sie sich auch mit der großen Politik. Der Geißler sagt, Kinder kriegen sollt ihr, weil das ist erstens sowieso natürlich und zweitens, sonst sterben die Deutschen aus. Frau sagt, Kinder kriegen ist natürlich und insofern ein Akt der Selbstverwirklichung der Frau. Was passt denen also am Geißler nicht? Dass der Geißler sagt, für Deutschland sollt ihr es tun. Da sagen Feministen, Missbrauch der Frau, und geben damit übrigens zu, dass sie sich im rassistischen Urteil über die Frau mit Geißler überhaupt nicht uneins sind. Der gebraucht dieses Urteil für einen falschen Zweck, werfen sie ihm vor. Gut. Nun werfen sie Kinder und sagen immer, wir tun es wegen der Selbstverwirklichung. Und der Geißler sagt, Nachwuchs für Deutschland. Es ist ein Streit um die Interpretation des Kinderkriegens, bei dem übrigens der Geißler immer schon gewonnen hat. Ja, das kann ihm wirklich scheißegal sein, mit welchem Selbstbewusstsein die Frauen Kinder in die Welt setzen. Wenn sie erst mal da sind, hat er sie doch sowieso schon für sich gepachtet. Haben doch alle Gesetze gemacht, weil er in so hohem Ruf, dass sie von fetten Universitätsstühlen runterbrüllen dürfen, Frauen werden diskriminiert. Das war's.